1. Ein einfacher Bissen Brot in Frieden ist besser als ein Haus voller Festmahl, das von Streit erfüllt ist. 2. Ein verständiger Diener kann über einen unwürdigen Sohn herrschen und sogar das Erbe unter den Brüdern aufteilen, was seine Überlegenheit im Charakter sieht. 3. Weide Teigel Silber und der Schmelzofen Gold Rainite, so Pracht Jahwe die Hazen der Menschen, am Iowar Beschaffenheit zu offenbaren. Fuck kein Jubeltäter hort auf Boswert, und ein falsch Person achtet auf ein historisch Sunge, daSie sich von Solcher Reed Angesogen fühlen. 5. Wer einen armen verspottet, verhunt damit seinen Skopfer, und wer sich über das Unglück anderer freut, wird Keenswegs ungestraft bleiben, denn solches Verhalten ist vor Jahwe verwerflich. 6. Enkelkinder sind die Krone der Alten, waren die Vater den Ruhm ihrer Kinder darstellen, was die Bedeutung familiar Generation in her verhebt. 7. Wordevoll Reed ist einem Narren unpassend, noch viel wenn Iger Solti ein angesehener Mensch lugnerisch wird Orson, da die seinem Stand widerspricht. 8. Ein Bestechungsgeschenk erscheint dem Empfänger wie ein Kostbarer Edelstein, da es im scheinbar überall Erfolg verschafft, wohin sich damit wendet. 9. Wer ein Verfelling verseiten bedeckt, fordert die Liebe, wer jedoch ein Angelegenheit immer wieder aufgreift, entzweit eng Freunden zerstört das Vertrauen. 10. Ein einziger Tadel wirkt bei einem verstandigen Menschen tiefer und nachhaltiger als hundert Schlage bei einem Narren, da der verstandige zur Einsicht fahrig ist. 11. Ein Rebel strebt ausschließlich nach Bosem, doch als Konsequenz wird ein grausamer Bokegen in Entsand, im inser Rechenschaft zu sehen. 12. Es ist weniger gefahrlich, eine Berin zu begegnen, der ihr Jungen geraubt werden, als einem Narren in seiner unkontrollierbaren Torheit zu begegnen, da dieser unberechenbar ist. 13. Wer Guts mit Bosem Virgiltet, wird erleben, dass das Bos niemals von seinem Haus weichen wird, da selbst die Ursache dafür schafft. 14. Der Beginn eins streits gleich dem Entfesseln von Wassermassen, daher sollte man den Konflikt binden, bever zu affiner Feindlichkeit eskaliert. 15. Jahwe Verab schut gleichermaßen Dengenigen, der einen Schuldigen freispricht, und Dengenigen, der einen Unschuldigen verurteilt, da beides der gerechte Keet widerspricht. 16. Welchen Nutzen hat Geld in der Hand eins Narren, im Weisheit zu erwerben, wenn im Doch der Notage verstand felt, im Sie zu erkennen und anzuwenden. 17. Ein Warerfreund erweist sich jederzeit als loyal und steht in der Not wie ein Bruder zur Seat, was die tief seiner Verbundenheit seht. 18. No ein unverstandiger Mensch gibt like fertig sein Wert und übernimmt Bürgschaft für seinen Nachsten, one die moglichen Konsequenzen zu bedenken. 19. Wer Streit lehrt auch die Sunday, und wer sein Tor überheblich hoch bort, streb damit nach seinem eigenen Untergang, da sich unnötig exponiert. 20. Ein Mensch mit einem Verdrehten Hazen findet kein Glück, und wer mit seiner Zunge betrut, gerat unweigerlich ins Unglück, da sein Taten negative Folgen haben. 21. Wer einen Narren zut, bereitet sich selbst Kummer, und der Vata eins Torichten keins kann kein war Freud im Finden, da dessen Verhalten lied verursacht. 22. Ein Frohlichs herausfordert die Gesundheit und wirkt wie ein Gut mit diesen, warend ein niedergeschlagenes Gemüt die Lebenskraft schockt und den Körper aussert. 23. Ein Gottloser nimmt heimlich Bestechungsgelder an, den Verlauf der gerechten Keet zu manipulieren und die Rechtmassagen wedge zu verdrehen. 24. Ein verstandiger Mensch konzentriert sich auf die Weisheit, die im unmittelbar zur Verfügung steht, waren die Organ des Narren Zielos in die Fern schweifen und das Wesentliche übersieht. 25. Ein Torichter Sohn bereitet seinem Vater großen Arger und seinen Eltern bitteren Kummer, die sein Verhalten in Torschung und Lied verursacht. 26. Es ist bereits verwerflich, einen unschuldigen mit einer Geldstrafe zu belegen, noch viel schlimmer ist es jedoch, Ehrenwert Menschen zu schlagen, da dies ein grob ungerechtig Keet darstellt. 27. Wer sein Wert mit bedacht Walton sich zu ruckholt, seht einsicht, und ein besonnener Mensch, der sein Emotion in kontrolliert, gilt als vernünftig und weiser. 28. Selbst ein Narr kann als weiser erscheinen, wenn schweigt, und als verstandig gelten, wenn sein Lippen verschlossen holt, da sein Schweigen sein Torheit verbirgt.